Sag mir bitte, was bedeutet heute überhaupt noch Freundschaft? Ich kenne es so, man hält zusammen und lacht, weil man alles gemeinsam schafft. Doch heute lästert wirklich jeder, bei jedem das immer mehr. Wahre Freunde neu zu finden, es ist heute wirklich verdammt schwer. Weil heute leider nur noch jeder an dich selber wieder denkt. Bekommst du vom anderen keine rein, ist das quasi ein Geschenk. Heute sieht man sich bei Menschen noch seinen eigenen Nutzen. Menschen sind wie Gegenstände, man soll sie einfach nur benutzen. So das Konzept der einzig wahren Freundschaft. Oder irre ich mich und ich habe noch mal wieder was nicht gerafft. Ich weiß nur, auf meine Freunde kann ich immer und ewig zählen. Dass sie sind keine Lügen, ich kann den Wahrheit hier erzählen. Die einzig wahre Freundschaft, ich vermisch das Nonplusultra. Für jeden meiner Freunde, hier spricht für euch MC Sealer. Auf euch werde und kann ich mich immer wieder verlassen. Weil wir uns einfach nur lieben, nicht wie andere einmal hassen. Werden wir als die Freundschaft immer wieder alles zusammen schaffen. Die einzig wahre Freundschaft ist für mich das Nonplusultra. Für jeden meiner Freunde, hier spricht für euch MC Sealer. Auf euch werde und kann ich mich immer wieder verlassen.